Fass Jesu Hand und schau getrost nach oben. Er schenkt Geborgenheit dir tief ins Herz. Vertraue ihm, auch wenn die Zweifel toben. Glaube ihm, der niemals dich verlässt. An Jesu Hand, da enden alle Fragen. Ganz nah bei ihm erlebt man Herrlichkeit. Er hat gesagt, mein Kind, du brauchst nichts sagen. Ich bring dich durch, auch durch den Sturm der Zeit. Wie Freunde tun, so reden wir zusammen. Ein Tag ist schöner noch als der vorher. Und wenn ich müde bin, hilft er mir tragen. Wie ein Freund, so wird die Last nicht schwer. An Jesu Hand, da enden alle Fragen. Ganz nah bei ihm erlebt man Herrlichkeit. Er hat gesagt, mein Kind, du brauchst nichts sagen. Ich bring dich durch, auch durch den Sturm der Zeit.